Skepsis über den von manchen herbeigeredeten Einsatz einer europäischen Einsatztruppe war heute auch von militärischer Seite zu hören. Hier im Deutschlandfunk wurde heute Abend Dieter Wellershoff interviewt und auch dazu befragt. Der Generalinspekteur der Bundeswehr zeigte sich mehr als skeptisch. Zu den militärischen kann ich nur sagen, dass der Einsatz einer internationalen Truppe in einem solchen Fall eine außerordentlich diffizile Angelegenheit wäre und einer sehr präzisen Auftragsbeschreibung durch die Politik bedarf. Denn man kann sich die verschiedensten Szenarien vorstellen. Meine Kenntnis der Strategie der jugoslawischen Volksarmee ist auf jeden Fall die, dass es eine Armee ist, die in der Tradition Titus, sprich des Partisanenkampfes, erzogen ist. Und dies macht einen einfachen Einsatz militärischer Truppen, die an einem Frontenkampf gewöhnt sind, sicherlich nicht besonders sinnvoll in einem solchen Fall. Ich glaube, dass man hier schon in einer ziemlichen Sackgasse ist. Vielleicht hätte man früher energischer eingreifen müssen, politisch eingreifen müssen.